Der Grund, weshalb ihr euch schon freut, Slang trifft auf Hochdeutsch, perform meine Show heute und deine Ho wird so feucht, dass sie auf der Bar strippt, während ich am Glas sipp und mit Freezy Drip die Parts kick. Weil der Sound bis ins Waldviertel geht, werden uns Gästelistenplätze auf jeder Alm hinterlegt. Ich bin der Typ, der zu einem fetten Gig auch ohne Wisch fährt und Freezy die Spitze des Waldviertels wie der Tischbär. Trainiere gern und sag dem Kater Ade, doch genauso gerne sauf ich auf der Praterallee. Aber immer wieder muss es fortgehen, meine Kohle schlucken, egal ob Konzerte oder Proto-Schuck. Trotzdem war es längst an der Zeit, das hier aufzunehmen. Dicker, komm mal rüber in die City, lass uns saufen gehen. Alle Töchter und Söhne sollten den Moment leben und unsere Heimatliebe könnt ihr uns nicht wegnehmen. Multikulturell, Hochdeutsch, Waldviertel meets Wien. Rap aktuell, Afro-Rap, Panic, Freezy am Beat. Hip-Hop ist unsere Welt, Brustland, weil wir am Land und auf der Street spielen. Und es geht schnell Otto weg, wenn wir auf Tour durchs Land ziehen. Es geht von Hunger bis nach Wien, egal ob Otto oder Zufu. Gegeneinander in dem Game hab ich langsam schon genug. Ich seh's, der Dialekt ist richtiger, versteht uns jeder. Da Freezy und der Danik sagen, sie gängen zum Bido. Wann ich wieder als Rap, dann wieder im Slang, wenn wir Lieder vertrappt, den Fuß in der Hand und Hater, Motherfucker, morgen wieder nicht sing. Zwei Bundesländer treffen sie, Wien und Niederösterreich. Vom Stand an den Pferd, wir schreiben nie einen blöden Scheiß. Zumindest denn das, was wir nicht ansprechen, ist der Mucke, was das für ein Traum und der nicht ansprechbar ist. Wird's was ein guter. Wie fleißig gehört, weil scheiß beläufig auf Kürtel, die sie beim Streiten ermöden. Doch Wien und Waldviertel bringen eine Ordnung ins Land und die Töchter nehmen die Söhne dann an der Hand und schreien Wien, Waldviertel, auf in den Kampf, auch das gehen die Haters, ist die laufen davon. Multikulturell, Waldviertel meets Wien. Rap aktuell, Afro-Rap, Panic, Freezy am Beat. Hip-Hop ist unsere Welt, Brustland, weil wir am Land und auf der Street spielen. Und es geht schnell Otto weg, wenn wir auf Tour durchs Land ziehen. Das ist kein Wienerisch, Alter, und auch kein Slang. Das ist Waldviertlerisch, eins von hunderte Trends. Freezy und Danix, mein Kumpel, den kennst. Wir zwei sind der Grund, warum's dir da hängt. Es ist wurscht, wie man sieht. Wurscht, wie man's nimmt, ein Werner und ein Waldviertel sind unterschiedlich stimmt. Ein paar Kilometer sind halt dazwischen, doch das ist kein Grund, sie ohne dich zu dissen. Jeder weiß, dass ich rot bin, chill live an dem Club drin. Fahr zum Freezy rüber und wir feiern in Brooklyn. Du hörst leider nach Cooking, doch ich kling so nice ohne Scheiß, Mann. Wir halten Viber die Foot hin und ich besorge es jedem Kitzler. In Wien sauft man Bier und im Waldviertel für sich Spritze. Wir sind über ihr die Schwixer Mafiosi, 15. Bezirk. Hier kriegst du für 3,40 Pizza. Multikulturell, Waldviertel meets Wien. Rap aktuell, Afro-Rap, Panic, Freezy am Beat. Hip-Hop ist unsere Welt, Brustland, weil wir am Land und auf der Street spielen. Und es geht schnell Otto weg, wenn wir auf Tour durchs Land ziehen.